Father, thank you this morning for who you are. Vater, danke heute Morgen für wer du bist. Bless these words to our hearts, I pray. Und segne diese Worte zu unseren Herzen, and again, so bitte ich. Bless every church across this country. Und segne jede Gemeinde hier in diesem ganzen that Land. Lifts up the name of Jesus, we pray. Jede Gemeinde, die den Namen Jesu erhebt, amen. So bitte ich. Amen. Amen. Amen. Well, God is doing so much in our midst. Gott tut so viel in unserer Mitte. And God is doing so much across the world. Und Gott tut so viel in der ganzen Welt. And I was so blessed by the seminar with Krista. Und ich war so gesegnet vom Seminar mit der Krista. But we've had a few negative responses to it as well. Und wir hatten aber auch ein paar negative Reaktionen. But that's okay. Aber das ist that's auch okay. What I want to kind of talk about today. Und ich will heute darüber sprechen. When I went to Hillsong, als ich bei Hillsong war, I think they're Pentecostal, but I don't really know. Ich dachte, die sind wirklich erweckt, also im Heiligen Geist. Pentecostal, Pfingstgemeinde. And nobody really cares because you can't really tell. Und es kümmert eigentlich niemand, weil du kannst es nicht wirklich sagen. When you go there, you don't really know, are they Baptist? But you don't know. They just sing really nice and wenn they preach great. Gehst, die singen super und sie predigen einfach. And I found that the actually Assembly of God, I went, oh, okay. Und die Assemblies of God? Yeah. Die sind auch okay. I thought it's okay. Ich dachte, das ist okay. So I went to California. Also ich ging nach Kalifornien. 2006, I visited Rick Warren. 2006. And actually, I didn't even know he was Baptist. I didn't even know. Und ich habe Rick Warren getroffen und ich habe nicht gewusst, dass er Baptist ist. And then I was at Rick Warren's and I met some other people. Und dann war ich in, oder ich habe Rick Warren's getroffen und einige andere Menschen. I was there. Ich war dort. And I met some other people. Ich war dort in der Kirche und habe andere Leute getroffen. I asked them where they're from. Und ich habe sie gefragt, woher seid ihr? They said, we're from Cleveland. Sie sagen, wir sind von Cleveland. And we're Church of Christ. Und wir sind die Gemeinde, also wie Church of Christ. I thought, oh, Church of Christ at a Baptist conference. Oh, that's interesting. Ich dachte mir, Church of Christ in einer Baptistengemeinde, das ist interessant. And what we see in the world today, und was wir heute in der Welt sehen, is that the body of Christ is uniting. Dass sich der Leib Christi eins macht. And they are crossing over denominational barriers. Und dass sie die Barrieren der Denominationen überwinden. As never before in history. So wie nie zuvor in der Geschichte. Never before. People really don't care what denomination you are. Und den Leuten ist es eigentlich egal, aus welcher Denomination du kommst. Some people do. Manchen ist es but a lot of people don't care anymore. Aber vielen ist es egal. One of my favorite preachers und einer meiner Lieblingsprediger, that I love to listen to und dem ich so gern zuhöre, is from New York City. Ist aus New York City. And he's a Presbyterian. Und ist ein Presbyterianer. And I think the guy is so brilliant. Und ich denke mir, das ist so ein brillanter There's Mann. A couple of things I disagree with him on. Es gibt ein paar Dinge, mit denen ich nicht übereinstimmen kann. But that's okay. Aber das ist okay. Because the rest of it is just so brilliant. Weil der Rest davon ist so genial. And then I listen to Annie Stanley. Und ich höre Annie Stanley zu. And he's former Baptist. Und ist ein Baptist. Former Baptist. Er war ein Baptist. Ehemaliger Baptist. Ehemaliger Baptist. And now I don't know what he is. I don't even care what und he is. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo er hingehört. Es ist mir eigentlich auch egal. And God has shown me. Und Gott zeigt mir, that if we're going to impact the country to some degree. Wenn wir unser Land beeinflussen wollen, and leave some kind of a mark on what God is doing in this country, und dass wir etwas bewirken wollen, was Gott tun will in unserem Land, we will never do it. Wir werden das nie erreichen, if we are isolated, never. Wenn wir isoliert sind, never, nie, ever. Nie. Any church that isolates itself, jede Gemeinde, die sich selbst isoliert, you can guarantee will never have impact. Ich kann dir garantieren, die werden nie Einfluss haben. The generation will pass. Die Generation wird vergehen. And no one will even know they existed. Und keiner wird wissen, dass sie je existiert hatten. Except that little circle of people. Nur dieser kleine Kreis von Leuten. If we're going to have impact, aber wenn wir Einfluss haben wollen, we need the whole body of Christ. Dann brauchen wir den ganzen Leib Christi. Now, the whole body of Christ has a lot of things that are you could put in a category of strange. Also der gesamte Leib Christi, der hat Dinge, du kannst es irgendwie einkategorieren unter fremdartig. Every church is strange to some other church. Jede Gemeinde ist fremdartig für eine andere Gemeinde. We are strange to other churches. Und wir sind vielleicht komisch für andere Gemeinden. Maybe not komisch, strange. Vielleicht nicht komisch, maybe, aber eigenartig. Yeah, that's better. And yeah, we just do something, you know, our lights are like, that's strange. Also, our lights. Unsere Lichter, die sind vielleicht eigenartig. Yeah, for some people. Für einige Leute. And I had somebody come in and say, "Look at all those speakers." Und einige Leute, die sind hier reingekommen und die haben gesagt, schau dir all diese Lautsprecher you an. Think that, that pleases God. Du denkst dir, das gefällt Gott? It was strange to somebody. Und es war eigenartig für manche. And there's things that we do that are strange and there's things that other churches do and believe that are strange. Und es gibt Dinge, die wir tun, die sind vielleicht eigenartig und es gibt Dinge, die andere in den Gemeinden tun, die sind vielleicht auch eigenartig. Do you know why? Und wisst ihr warum? Because 1 Corinthians 13 tells us 1. Korinther 13 sagt uns, that we all see in part. Dass wir alle nur in Bruchstücken sehen, teilhaben. None of us see the whole picture. Und keiner von uns sieht das gesamte Bild. We will only see the whole picture when Christ comes back. Wir werden das ganze Bild erst sehen, wenn Christus zurückkommt zur Erde. At our very, very, very best. Und zu unserem Besten. We're only going to see in part. Es ist zu unserem Besten, dass wir nur bruchstückhaft sind. And that's why we need the rest of the body of Christ. Und deswegen brauchen wir den Rest des Leibes Christi. We need them to come and show us their part. Wir brauchen es, dass sie zu uns kommen und uns ihren Teil zeigen. Now, I would like this is how I kind of see the church and das ist so wie ich die Gemeinde. And this is very important. Und das ist sehr wichtig. First of all, each one of us needs to have our own relationship with the Lord. Ganz wichtig ist, dass jeder von uns eine persönliche Beziehung zum Herrn hat. It means you have your quiet time. Das bedeutet, du hast deine stille Zeit. You read your Bible. Du liest deine Bibel. And you have your personal relationship with God. Und du hast deine persönliche Beziehung zu and Gott. And you are feeding yourself. Und du nährst dich selbst. Like a grown-up. So wie wenn du also aufwächst. Grown-ups feed themselves. Wenn du erwachsen wirst, dann musst du Nahrung zu dir nehmen. Even children feed themselves. Sogar Kinder ernähren sich schon selbst. The only people that don't feed themselves are little babies. Die einzigen, die sich nicht selbst ernähren können, sind kleine Babys. And some Christians stay little babies their whole lives. Und manche Christen, die bleiben ihr ganzes Leben lang ein Baby. Because they cannot feed themselves. Weil die können sich selbst nicht ernähren. They only get fed on Sunday. Die werden nur gefüttert, ernährt am Sonntag. Because they're little children. Denn sie sind kleine Kinder. Feed me. I'm so hungry. I didn't eat all week. Füttere mich. Ich bin so hungrig. Ich habe nicht gegessen die ganze Woche. Okay, here, give me the bottle. Okay, hier, ich gebe dir die Flasche. But how long will we stand the bottle? Aber wie lang bleiben wir bei der Flasche? Before we start to feed ourselves. Bevor wir beginnen uns selbst zu ernähren. Before I buy my own Bible and start to read my Bible. Bevor ich mir meine eigene Bibel kaufe und anfange die Bibel zu lesen. And write in my Bible. Und in meiner Bibel schreibe. And have my own relationship with God. Und meine eigene Beziehung mit Gott habe. If we don't have that, we will never be a strong church. Wenn wir das nicht haben, dann werden wir niemals eine starke Gemeinde When werden. When you come to church on Sunday. Wenn du zur Gemeinde kommst am Sonntag. You are coming to hear the second and third witness. Du kommst, um das zweite und dritte Zeugnis zu hören. God should have already spoken to you during the week in your personal walk with God. Denn Gott hat schon mit dir gesprochen während der Woche in deinem persönlichen Wandel. And what I say is going to bear witness with through the Holy Spirit. Und was ich sage, wird Frucht tragen durch den Heiligen Geist. And God's going to supernaturally use my mouth somehow to bear witness to what he said to you. Und Gott wird mich super übernatürlich verwenden, damit ich dir Zeugnis gebe. If you only come, what's that? Damit ich dich bestätige through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. If you're only coming, wenn du nur kommst, and your only source of hearing from God is Sunday, und du hörst nur am Sonntag von Gott, das ist deine einzige Quelle, you're going to enter into codependence. Dann wirst du abhängig werden. And then you're going to hate me later. Und dann wirst du mich nachher oder später hassen. Because you're going to say, I listen to you, but, weil du wirst sagen, ich habe dir zugehört. Yeah, but were you listening to God? Aber hast du auch Gott zugehört? Number two. Nummer zwei. We need small groups. Wir brauchen Kleingruppen. Everyone needs to be part of some kind of a small group setting. Jeder von uns soll Teil einer Kleingruppe sein. Where you are sharing your life with someone. Wo du dein Leben mit jemandem teilen kannst. And they are helping to carry your burden. Und die helfen dir dabei, deine Last zu tragen. I cannot be in the middle of everybody's life. Denn ich kann nicht in der Mitte von dem Leben eines jeden Einzelnen sein. When someone's in the hospital, the church cannot expect me or the staff to run there. Wenn jemand im Spital liegt, dann kann niemand von uns erwarten oder von unserem Personal, dass sie dort sind. It's impossible. We'll be there every single day of the week. Es ist unmöglich, denn wir wären da an jedem einzelnen Tag in der Woche. And we'll just burn out. Und wir wären dann ausgebrannt. Every single person needs to be part of a small group of some kind. Denn jeder Einzelne hier soll Teil einer Kleingruppe sein. A prayer group. eine Gebetsgruppe, a life group, eine life group, a band, or some place where people know whether you're here or not. Es soll einfach so sein, dass Menschen wissen, ob du hier bist oder nicht. People leave the church and then they say, nobody cares about me. Also Leute verlassen die Gemeinde und die sagen später, niemand hat sich um mich gekümmert. You know what? Nobody knew about you. Weißt du was? Niemand hat dich gekannt. Because you never became part of some little group that knew about you. Weil du bist nie Teil einer Kleingruppe geworden, die dich kennenlernten. And we cannot create a culture. Und wir können keine Kultur erschaffen. Where people force us. Wo Menschen uns dazu drängen, to burn out. Dass wir ausgebrannt sind. You have to be responsible to take the step. Du bist verantwortlich, den Schritt zu machen. Become part of a small group somewhere, sei somehow. Teil einer Kleingruppe. We have a lot of people who can help you. Wir haben ganz viele Leute, die dir helfen können. Mike and Beata run Connect. Mike und Beata, die kümmern sich um Connect. With other people. Mit anderen Leuten. We have new to CEG. Wir haben neu zu CEG. And we have life groups. Wir haben life groups. We have all kinds of stuff at Starbucks, anywhere wir you want to connect. Wir haben auch Gruppen in Starbucks. Es sind so viele verschiedene Möglichkeiten. And then when you're sick, und wenn du dann krank because bist, you broke your leg in a ski accident, weil du dir beim Skifahren das Bein gebrochen and hast, you're in the hospital, du liegst im Spital, those people can tell me. Diese Leute können es mir sagen. And they can say, hey, Pastor Rob, you know what? This, you know, Susanna broke her leg. Die können sagen, hey, Pastor Rob, Susanna hat sich das Bein gebrochen. Everything's under control. We have people visiting her. Aber es ist alles unter Kontrolle. And wir haben we Leute, have die people sie making food for her. Und Leute, die sie mit Essen versorgen. But you know what happens? People go into the hospital and I don't know anything and then they come back to church. Leute kommen ins Spital und ich weiß nichts davon. And I say, how you doing? Und ich sag, they look at me like, and you didn't know? Die schauen mich so an und du hast nichts gewusst? Know what? Was? I was in the hospital for 6 weeks. Ich war 6 Wochen lang im Spital. With a broken leg. Ich habe mit einem gebrochenen Bein. Well, I'm not God. I don't know everything. Also and du sollst wissen, ich bin nicht Gott und ich weiß nicht alles. Nobody told me. Und es hat mir auch niemand gesagt. Be part of a small group. It's sei Teil very einer important. Kleingruppe, das ist sehr wichtig. That's number two. Number one. Also Nummer eins. Establish your relationship with the Lord. Etabliere, gründe eine Beziehung mit dem Herrn. Between you and God with your Bible and the Holy Spirit. Zwischen dir und Gott mit dem Heiligen Geist. Number two, get in a small group. Nummer zwei, geh in eine Kleingruppe. Number three, come and celebrate with us on Sunday. Nummer drei, komm und feier mit uns gemeinsam den Gottesdienst. It's important. Das ist sehr wichtig. So we can be instructed in the vision. So dass wir orientiert sind in der Vision and the values und die Werte and the mission und die Mission and the strategy of the church together. Und die Strategie zusammen in der Gemeinde. And when you come, und wenn du kommst, come to receive, komm um zu empfangen, and come to give. Und komm auch um zu don't geben. Just come to give. Komm nicht nur um zu geben. Some people just come to give. Manche kommen nur um zu geben. And they're working, working, working, working, working. Sie arbeiten und arbeiten und and they're never around. Und they never receive. Und die empfangen nie. They never receive. Die empfangen nicht. Yeah. And other people are receiving. Und andere Leute, die but empfangen, they're not here to give. Aber die sind nicht hier, um auch zu geben. We need to do both. Come to celebrate with us. Wir müssen beides tun. Komm und feiere to receive mit uns, um zu empfangen and to give. Und um zu geben. You know, you can give encouragement just by singing. Und du kannst auch Ermutigung geben, indem du nur singst. On the praise night last Saturday. Und letzten Samstag bei der Lobpreisnacht. I never sang so long. Ich habe niemals so lang gesungen, so loud, so laut and so high und so hoch in my whole life. In meinem ganzen Leben. And I said to Eric, "Did you hear me?" Und ich habe Eric gefragt, he hast said, du mich of gehört? Course I er sagt, could hear you. Natürlich habe ich dich he gehört. Said, it was such an encouragement es to me so eine Ermutigung as für a song leader als, Lobpreisleiter to hear your voice singing along. Deine Stimme zu hören. You can give encouragement just by participating. Und du kannst Ermutigung geben, indem du nur teilnimmst. You can say, "Hey, if you're going to stand around me, you're going to be singing with me." Because I'm going to be singing, come on, let's go, wenn du let's neben go. Mir yeah. stehst, dann wirst du mit mir singen, and encourage, sag, komm, encourage, dich, encourage singen. To celebrate. Und ich ermutige dich zu feiern. The Sunday morning service is the Sunday the weekend service is very important. Und das der Wochenendgottesdienst ist sehr wichtig. But don't just come for yourself. Aber komm nicht nur für dich selbst. Come for others. Komm auch für andere. But don't just come for others. Aber komm nicht nur für andere. Come for yourself as well. Komm auch für dich selbst. Amen. That's number three. Number four is we started the praise nights on Friday night. Das ist, dass wir diese Lobpreisabende am Freitag gestartet haben. They are so awesome. What a brilliant idea. Was für eine großartige Idee. And now we've got other churches coming to worship with us. Und es kommen jetzt auch andere Gemeinden, die mit uns gemeinsam anbeten. And on the Friday night praise and worship nights. Und am Freitagabend bei der Lobpreisnacht. We have painting people painting, beautiful painting. We've got some people with flags. Wir haben Leute, die Fahnen schwenken. Some people dancing oder around. Leute, die tanzen. We've got prophetic words. Wir haben prophetische Worte and testimony. Und Zeugnisse. And we've got a lot of music and und songs. Wir haben ganz and viel Musik it's und just a totally Lieder. Different thing than the Sunday morning service. Und das ist eine ganz andere Sache als hier am Sonntagmorgen. It has much more time. Das hat viel mehr Zeit. And greater expression. Und einen größeren Ausdruck. There's no preaching. Da gibt's keine Predigt. It's just all the expressions of love toward God. Es ist dieser ganze Ausdruck der Liebe zu Gott. It's a phenomenal, it's a fantastic addition to what our church does. Und das ist fantastisch, was unsere Gemeinde tut. Sunday morning. Sonntagmorgen. We come to worship together. Wir kommen zusammen, um anzubeten. Hear a word of encouragement. Wir wollen das Wort der Ermutigung hören. Appreciate one another. Wir wertschätzen uns gegenseitig. We're not here to restore each other necessarily. Wir sind nicht unbedingt da, um einander wiederherzustellen. That happens in the small group. Das passiert in den kleinen Gruppen. But we're just here to appreciate. Just aber wir appreciate. Sind hier, um uns wertzuschätzen, appreciate, celebrate. Appreciate, celebrate. Hi, how you doing? Hallo, hi, nice to see you. Ooh, I love gut, you. Hey, look at your kids dich. Are growing up. Hey, hey deine Kinder, appreciation, appreciation, wertschätzen, appreciation, wertschätzen. Celebration. Uns zum gemeinsam feiern. The Friday night is anbeten. A step further. Und Freitagabend, das ist ein Schritt and noch the fifth, voraus. The fifth thing, which is very, very important, Sache, die sehr, sehr wichtig is that we have weekend seminars. Das ist, dass wir Wochenendseminare this haben. Is brilliant. It's das ist so awesome. Das ist genial. I'm so happy about it. Ich bin so glücklich darüber. But the weekend aber seminars are when we bring in someone from the outside. Die Wochenendseminare finden statt, wenn wir jemanden von draußen and we let them influence our church. Und wir lassen es zu, dass sie unsere they're Gemeinde different than us. Sie sind anders als and they have some things that we would consider strange. Und die haben Dinge, die wir vielleicht that's als okay. Eigenartig bezeichnen. That's okay. Aber warum? Because egal. If we isolate ourselves from everything that's strange, denn wenn wir uns selbst isolieren von allem, was was eigenartig scheint, we're never going to grow. Dann werden wir nie wachsen. We're never going to learn something new. Lernen. And we're going to be a little codependent church. Wir werden eine kleine unabhängige Gemeinde bleiben. Like living in a castle. So wie wenn wir in Abhängigkeit leben. And afraid of everything out there. Wie in einem, wenn wir in einem kleinen oh. Schloss leben und wir fürchten uns vor allem da draußen. Let's stay together. All the weirdness is out there. Lass uns zusammenbleiben. Draußen, da gibt's nur Schlechtes. I think we're the only church in the world that's not weird. Ich glaube, wir sind die einzige Gemeinde in der Welt, die nicht eigenartig ist. And that's the weirdest thing in the world. Und das ist die eigenartigste Sache der Welt. To believe that your church is the only unweird church in the world. Zu glauben, dass deine Gemeinde die einzige ist, die nicht komisch ist in der ganzen Welt. Eigenartig. Yeah, it's better. Verzeiht, yeah. That's the weirdest thing. Das ist das Eigenartigste. Like we are the only ones. So wir sind die Einzigen. Now where am I? Now watch. The weekend seminar. Die Wochenendseminare. I received so much from Christa. Ich habe so viel von Christa empfangen. I learned a lot of things I didn't know. Ich habe so viele Dinge gelernt, die ich vorher nicht wusste. She spends her whole life in this area of inner healing. Und sie hat schon ihr ganzes Leben damit verbracht, im she goes to seminar after seminar after seminar after seminar about inner healing. Und es geht um innere Heilung. I do not. Ich tue das nicht. I go to a seminar about leadership. Ich gehe zu Seminaren, die handeln über Leiterschaft. Then I go to a seminar about preaching. Oder über Predigen. And then I go to a seminar about worship. Dann gehe ich in ein Seminar. Then I go to a seminar about missions. Und dann gehe ich Seminar, and I go to a seminar about healing here. Seminar, das but that's her whole thing. Her whole aber thing. Ihre ganze that's Sache all she does. So we bring her in. So wir laden sie and we let, her, ein. We let her come with her team and influence. Und wir lassen es zu, dass sie mit ihrem Team kommt und uns beeinflusst. The only way we can receive from her und die einzige Art, wie wir von ihr empfangen können, is if we tolerate the things that we think are strange. Das ist, wenn wir die Dinge tolerieren, die wir denken, dass eigenartig sind. Everybody is strange some way. Und jeder von uns ist irgendwie eigenartig. Now, there was a couple strange things. Und da gibt es einige eigenartige Dinge. Somebody tried to knock me down. That was strange. Jemand hat versucht, mich niederzuschlagen. You know, they were laying people down to pray. You know, laying people down. Es, im Gebet war so, dass Menschen also sozusagen im Heiligen Geist geruht. You know, they pray for them and then they lay them down. Also sie beten für sie und sie legen sie dann well, nieder. Somebody jumped on my back. Aber jemand ist mir auf den Rücken gesprungen. With their feet in the air. Stimmt das mit deinen Füßen in der Luft? With their feet in the air. Die hatten die Füße they were hanging on me. Und die sind an mir gehangen. Trying to pull me down. Und sie haben versucht mich niederzureißen. And that's weird. Und das ist dann eigenartig. And I just looked at the person and smiled. Ich habe die Person angeschaut und sie angelächelt. I just laughed. Ich habe einfach nur gelacht. I didn't get mad. Ich bin nicht zornig geworden. And I just thought that does not come into our church. Und ich habe nur gedacht und gesagt, das kommt nicht in unsere Gemeinde. Now listen to this. This is so important. Bitte hört jetzt genau zu, das ist wichtig. I do not want our church to be charismatic. Ich will nicht, dass unsere Gemeinde charismatisch ist. And I don't want our church to be non-charismatic. Ich will auch nicht, dass sie nicht charismatisch ist. I just want our church to be Spirit-filled, Bible-believing. Ich möchte, dass unsere Gemeinde geisterfüllt ist und bibelgläubig. I don't want to be a charismatic church. Ich will keine charismatische Gemeinde. And I don't want to be a non-charismatic church. Ich will auch nicht keine charismatische Gemeinde sein. I don't want to be put in a category. Ich möchte da nicht kategorisieren. Because when you go into a category, wenn du in Kategorien gehst, then you begin to ask, well, what do I have to do to be like you guys? Dann denkst du in diesem Schema, was muss ich tun, um so zu sein wie ihr? Well, we do this, we do that, we do this. Also wir tun das und das. Okay, we have to do that. Yeah. I don't want to do that. I just want to have the freedom to add to our church what we feel the Holy Spirit wants. Ich will einfach die Freiheit haben, das zu unserer Gemeinde hinzuzufügen, was der Heilige Geist will. Now this will set you at ease, I hope. Das wird euch eine Leichtigkeit geben. If we wanted to be a Hillsong church, wenn wir eine Hillsong-Gemeinde sein wollen, it would take 3 years of hard work from all of us. Wird das 3 Jahre ganz harte Arbeit von allen von uns verlangen. If we wanted to be a Hillsong church. Wenn wir eine Hillsong-Gemeinde sein wollen. Going to a Hillsong conference will never make us a Hillsong church, ever. Und zu den Hillsong-Konferenzen hinzufahren, wird uns niemals It's eine Hillsong-Gemeinde machen. At least 3 years of intense hard work. Das bedarf zumindest 3 Jahre sehr harter Arbeit. If we wanted to be a charismatic church, wenn wir eine charismatische Gemeinde it would take us 3 years of hard work. Dann würde uns das 3 Jahre harte Arbeit That's kosten. That's how long it takes to change a culture. So lange dauert es, um eine Kultur zu verändern. Now, having charismatic people come in and influence us, ja, es ist so, dass charismatische Leute zu uns kommen und so uns beeinflussen. We can glean what they have that's good that we don't have. So dass wir das nehmen können, was die haben, was gut ist, was wir noch nicht haben. That's 1 Thessalonians 5:21. 1 Thessalonicher 20:21. Yeah. Examine all things. Prüft alle Dinge. And hold fast to what's good. Und behaltet das Gute. But if we're afraid to have them come, how can we examine? Aber wenn wir Angst haben davor, dass sie kommen, wie können wir dann das, wie können wir unterscheiden? I am not afraid to have them come. Und ich habe keine Angst, sie Because I know what it would take to become like them if we wanted to. Denn ich weiß, welche Anstrengung das bedarf, um so zu werden wie sie, wenn ich es möchte. Number one. Nummer eins. Number two. Nummer zwei. Listen to this. Hört dazu. If the senior pastor, that's me, also der Senior Pastor, does not put his stamp on something, nicht den Stempel auf irgendetwas it will gibt, never come into the church. Dann wird es auch nicht in die Gemeinde That's a kommen. Fact. Das ist eine Tatsache. So our worship team can go somewhere. Unser Lobpreisteam kann in gewisse and say, oh, we've got this new worship. Sie kann sagen, ja, wir haben diesen neuen Lobpreis. We're going to bring it to the church. Wir bringen das in die Gemeinde. And if my face does not show approval, und wenn mein Gesicht da keinen Stempel drauf gibt, and if I don't get in a pulpit and approve it, und wenn ich nicht am Pult das bestätige, it will never take root in the church. Dann It's wird a das fact. Nie Wurzeln fassen in It's der Gemeinde. Das ist eine Tatsache. And it happens in a negative way also. Und das passiert auch in negativer Weise. Where people go and get fantastic stuff, wo Menschen nach draußen gehen und total schöne they Dinge might come bekommen. To our church and say, wow, die kommen vielleicht zu uns we und sagen, wow, we could have that. Wir können das auch haben. A group of wir people. Wollen das haben. And then they go back home to their church. Und dann gehen sie nach Hause in ihre Gemeinde. If the senior pastor or the senior elder does not put his stamp on it, wenn der senior pastor das nicht akzeptiert und den Stempel it will nicht draufgibt, never take dann root. Wird das keine Wurzeln schlagen. So that should put you at ease. Und das sollte dir Leichtigkeit geben. We are sifting through what wir is good das and what is durch. Not good. Ist das gut, ist das nicht gut. And we receive emails und wir and, bekommen E-Mails questioning things. Und das sind Fragen, die Dinge, you know, werden in Frage gestellt. I have no problem with being prayed over. Ich habe kein Problem, wenn man für mich betet, über and then mich I betet. Lay down in the Holy dann, Spirit. Ruhe ich im Heiligen Geist. That's Psalm 4:4. Das ist Psalm 4:4. Go lay on your bed. Geh und was in dein Bett? Lay on your bed. Leg dich in dein Bett. And search your heart. Und prüfe dein Herz. I do that all the time. Und ich tue das immer. I love to lay on my couch and just lay before ich the Lord. Ich liebe es, in der Couch zu liegen und vom Herrn zu I go to the park with Cody and I just lay in the grass before God. Ich gehe in den Park mit Cody und ich liege im Gras vor dem Herrn. 12 o'clock at night. Um 12 Uhr just look at the stars. Ich schaue mir die Sterne an. I did that in Croatia. Ich habe das in Kroatien getan. I found getan. This beautiful little area. Ich habe da diesen schönen Platz gefunden. And I just laid there with the stars. Ich habe mich einfach hingelegt und habe die Sterne beobachtet. Two nights later. Und zwei Nächte später. I found out that that was Wildschwein infested. Da habe ich herausgefunden, dass das von Wildschweinen invasiert war. And I, because, and my heart was beating like, oh my God. Mein Herz hat da geschlagen. I was laying there like Wildschweinfutter, you know. Like, ich lag da im Wildschweinfutter. I was going to be eaten by all these Wildschweine. Oder ich hätte Angst gehabt, dass ich da angegriffen werde. I have no problem with being prayed over and then just let me go lay down somewhere. Also ich habe kein Problem, dass man über mir betet und mich hinlegt. I have no problem with people even organizing it. Ich habe auch kein Problem mit Menschen, die das organisieren. Hey, let me pray for you and then just lay down. Lass mich für dich beten und leg dich ruhig aus im Herrn. Fine. I just have a problem when someone tries to knock me down. Ich habe ein Problem, wenn mich jemand mit Gewalt. But I'm not even going to get angry. I'm just going to say, you know what? Ich werde nicht zornig, aber weißt du, ich sage, that's weird. Das ist eigenartig. That's weird. That's weird. Das ist eigenartig. Now listen, Jesus was not weird. Jesus war nicht eigenartig. He was not weird. Er war nicht eigenartig. Christians can become so weird. Aber Christen können so eigenartig and when werden. We become weird, und wenn wir eigenartig we forfeit werden, the opportunity to embrace the world. Dann verlieren wir die Fähigkeit, die Welt zu umarmen. Because we make hurdles for them. Denn wir bauen dann eine Hürde that, für sie, that don't exist. Die eigentlich nicht existieren. And when they come in our midst and we're acting weird, und wenn sie dann unter uns sind und wir benehmen uns something eigenartig, that's not normal, etwas, was nicht normal like ist, like we're just doing something, like it says in 1 Corinthians 14:23. 1. Korinther 14:23. It says, if the whole church starts to speak in tongues, wenn die ganze Gemeinde in Zungen spricht, during a service, in einem Gottesdienst, and the unbeliever comes in, und ein Ungläubiger it kommt says da rein, he will think you are crazy. Dann heißt dort, der wird denken, ihr seid verrückt. Paul was he was seeker sensitive. Und der Paulus war sehr sensibel. He was sensitive to people who were unbelievers. Er war sensibel für Menschen, die nicht gläubig Friday waren. Friday night we have the worship. Am Freitagabend haben wir den Lobpreis. And we don't even want that to be weird. Und wir wollen auch nicht, dass das want that to be just beautiful expression. Wir wollen, dass das ein wunderschöner Ausdruck ist. But the seminars can have a little bit of weirdness. Aber die Seminare können ein kleines bisschen Eigenartigkeit haben. Lass Leute reinkommen und sie ihr Bestes zeigen. And we will tolerate the weirdness. Und wir werden das Eigenartige tolerieren. And filter it out. Und es rausfiltern. It's very easy to filter out. Sehr leicht raus. In May we have a pastor from Romania, American guy. Im Mai haben wir einen Pastor aus Rumänien, er ist Amerikaner. And he's going to teach parenting. Parenting. Und er wird lehren über Kindererziehung. Er wird sprechen über Kindererziehung. And relationships. Und über Beziehungen. And for some people it may be a little shocking. Und für manche von euch wird es vielleicht schockierend sein. For some people it will be like, wow. Und für manche Leute wird es wow sein. And we will filter through what we like and what we don't like. Und wir werden das durchfiltern, was wir mögen, was this wir nicht is mögen. The only way we're going to be equipped as a church. Und das ist die einzige Art und Weise, wie wir ausgerüstet sind als Gemeinde. To impact our country. Unser Land zu beeinflussen. We had a guy here in September. Und wir hatten jemanden hier, also einen Herrn im September. I said to him, "Where are you from?" Ich habe ihn gefragt, woher kommst du? He said, "California." Er sagte, ich bin aus Kalifornien. I said, "What part?" Und welcher Teil? He said, "Southern California." Aus Südkalifornien. I said, "What county?" Und welcher said, Stadtteil? Orange County. Orange. I said, country. "What church?" Und welche Gemeinde? And I knew it was coming. Und ich wusste, was kommt. He said, "I'm from Rock Harbor." Ich bin von Rock Harbor. Now, that's my favorite church das in the world. Das ist meine Lieblingsgemeinde auf der ganzen Welt. Outside of this one. Außer diese hier. It's my favorite church. Das hier ist meine Lieblingsgemeinde. You know what he said? Und weißt du, was er gesagt hat? He said, "When I walked in here." Als ich hier hereingegangen bin. I thought I was in Rock Harbor. Wow. Ich habe mir gedacht, ich bin in Rock Harbor. Do you know why? Wisst ihr warum? Because if you go to Rock Harbor, it looks just like this. Weil wenn du nach Rock Harbor gehst, das schaut genauso aus wie hier. The cross, the screens, the lights. Das Kreuz, I loved die Bildschirme, it. Die Lichter. I walked in there, I said, I love this. Und ich bin dort hingegangen und I gesagt, counted the das. Lights on the ceiling and I ich measured the stage und and I looked at the cross and I said, this is it. This is the way I want our... I found it. This is the way I want our chapel. I love it. It's so ist. Perfect. Ich liebe das. Es ist perfekt. I came home and I reproduced it. Ich bin hierher gekommen und habe das einfach kopiert. When he walked in, he said, I think I felt like I was at home. Und er hat gesagt, ich habe mich gefühlt, als wäre ich zu Hause. Yeah, took that from Rock Harbor. Ja, ich habe das von Rock Harbor. Take something from Rick Warren, something from Bill Hybels, something from Andy Stanley, something from Dr. Cho, and as much as we can glean and glean and glean. Und so viel wir auch ergreifen können. Amen. Amen. Now I want you to look at 1 Corinthians 13. Ich möchte, dass du 1. Korinther 13 liest. A couple of verses here. How much time do I have? Am I running out of time? Wow, I really can talk, huh? Okay, verse 1. Vers 1. New American Standard Bible. New American Standard. Elberfelder in German. Elberfelder in Deutsch. Okay. If I speak with the tongues of men, wenn ich in den Sprachen der oder aller Menschen und Engel rede. Actually means if I speak with the tongues of all men. Wenn ich in den Sprachen aller Menschen spreche. All languages. Alle Sprachen. You know that there's 6,809 recorded languages in the world. Wisst ihr, dass es 6,800 Sprachen gibt? In Papua New Guinea, in Papua-New-Guinea, which only has 4 million people, 4 Millionen Menschen, they have 832 different languages. Die haben 832 verschiedene Sprachen. Can you imagine that? Kannst du dir das vorstellen? So if you could speak all the languages in the world, also wenn du alle Sprachen dieser Welt sprechen and even würdest, the language of angels, und auch die Sprachen der Engel, could you imagine what an angel language sounds like? Kannst du dir vorstellen, wie ein Engel it's probably klingt? So like, wow. It's like so like, you don't even know what it is. You think, is that a language? Wir wissen gar nicht, wie das ist. Are you guys talking to each other? You know, Michael and Gabriel. It's like, what is that? Was ist das? It's our language. Das ist unsere Sprache. It's angelic. Das ist, Englisch. You guys can understand each other? Und ihr könnt einander verstehen. Of course. They have a language. It's Sie so haben cool. auch eine Sprache. Okay, watch. But you do not have love. Aber keine Liebe. I have become a noisy gong or a clanging cymbal. So bin ich ein dröhnendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Verse 2. Vers 2. If I, and it says, if I always have prophecy. Und wenn ich auch immer Weissagung habe. The gift, that the word, the gift of prophecy is not in there. Und das, die Gabe der Weissagung ist da nicht enthalten. And the word have is a repeating. It's repeating. Und haben, das wiederholt sich. So it says, if I always have prophecy. Es heißt hier, wenn ich immer Weissagung habe. That means I always have something to say from the Lord. Always, always, always. Dass ich immer was God zu sagen is speaking habe, was through spricht. Me. God, Gott spricht durch mich. 24 hours mich. A day. God is speaking through Gott me to everybody. For you, and for you, and for you, and for you, and for you. I'm just always prophesying. Immer, I'm full immer, of it. Immer, always immer. And never ending. I dream it. I wake up. I'm prophesying. Ich träume, ich wach auf und ich and know all mysteries. Und ich kenne alle Geheimnisse. And all knowledge. Und hab alle and I have all faith. Und ich hab allen Glauben. So as to remove mountains und in the plural. Ich Berge in der mountains, Mehrzahl. Not just Berge, one, nicht einen, but many mountains. Aber viele Berge. But do not have love. Versetze, aber keine Liebe habe. I'm nothing. So bin ich nichts. Verse 3. Vers 3. And if I give all my possessions to feed the poor, und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der and if I surrender my entire body to be burned, meinen ganzen Leib hingebe, auf dass ich verbrannt werde, and do not have love, aber nicht Liebe habe, it profits me nothing. So nützt es mir nichts. Now what is love? Was ist Liebe? Love is the selfless exchange of life. Liebe ist die selbstlose Hingabe des Lebens. It's the selfless exchange of life. Es ist der selbstlose Austausch eines Lebens. Love is not a one-way thing. Liebe ist nicht eine Einbahnsache. It's an exchange. Es ist ein Austausch. It's happening in a Trinity. They're loving the es Father, Son, Holy Spirit. Es passiert in der Dreieinigkeit. There's Vater, an exchange, exchange, exchange. Austausch, Austausch. And Jesus said to his disciples, und Jesus sagte zu seinen Jüngern, freely you've received, frei hast du empfangen, now umsonst, freely give. Und gib auch umsonst. Matthew 10:8. Matthäus 10, 8. Love is the selfless exchange of life. Und Liebe ist der selbstlose Austausch von Leben. Now let's go back to verse 1. Wir gehen zurück zu Vers 1. And let's read it like this. Und wir lesen es jetzt so. If I speak with the tongues of all men and of angels. Wenn ich in den Sprachen aller Menschen und der Engel rede. But just do it for myself. Aber tu es nur für mich. I've become a noisy gong and a clanging cymbal. So bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Verse 2. Vers 2. If I always prophesy. Wenn ich weissage und wenn ich Weissagung immer habe. And know all mysteries. Und alle Geheimnisse. I know when Jesus is coming, no one else knows. I know the day. I know the day, I know the hour, I even know the minute, but I can't tell you. I know exactly, I know everything. I know all the mysteries. And all knowledge. Und jede Erkenntnis. I've got my Bible memorized. Meine Bibel habe ich im Kopf. I know the Greek, the Hebrew. Ich weiß das Griechische, das Hebräische. I know the Aramaic. Ich weiß die Aramäische. I know the entire historical background. Ich kenne den ganzen historischen Hintergrund. I know all knowledge. Ich habe alle Erkenntnis. And if I have all faith, und wenn ich allen Glauben habe, start as to remove mountains, sodass ich Berge versetze, but do it just for myself, aber tue es nur für mich, I'm nothing. So bin ich nichts. Verse 3. Vers 3. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my entire body to be burned, und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen ganzen Leib hingebe, auf dass ich verbrannt werde, but do it just for myself, aber tue es nur für mich, it profits me nothing. So nützt es mir nichts. Verse 4. Vers 4. Love suffers long and is kind. Die Liebe ist langmütig. Those are the first two characteristics of love, and they're the most important. In Vers 2 sind die Charakteristika der Liebe und das ist das Wichtigste. The first two. Die zwei ersten. And the most important. Und die zwei wichtigsten. Love suffers long. Die Liebe ist langmütig. Long suffering means I put up with nonsense. Ja, die Liebe, das bedeutet, dass ich mich auch mit nichts, ja, ich erdulde Unsinn. Yeah. Ich erdulde Unsinn. I put up with nonsense. Ich erdulde Unsinn. I put up with wrongdoing. Ich erdulde, dass I mir just Unrecht endure, getan wird. I just endure things ich, halte das einfach that durch. I do not like. Ich halte Dinge aus, die ich eigentlich nicht God mag. Suffers long with this world. Und Gott leidet, ist langmütig im Leiden mit dieser Second Welt. Peter chapter 3 verse 9. 2. Petrus 3 Vers 9. He suffers long. Er ist langmütig with im the Leiden. Hope that people will come to repentance. Und mit der Hoffnung, dass die Leute kommen und Buße tun. Long suffering is not patience. Und Langmut ist nicht Geduld. God doesn't need patience. Gott braucht keine Geduld. Because patience means that you have to endure hardship. Denn Geduld heißt eigentlich, dass du schwierige Dinge aushalten God doesn't have hardship. Und bei Gott gibt's keine God doesn't need patience. Gott braucht keine Geduld. But God is very long suffering. Aber Gott ist langmütig. He puts up with nonsense. Und hält Unsinn aus. And this is the first characteristic of love. Und das ist die erste Charakteristik that we put up with nonsense. Dass wir langmütig sind and mit Unsinn. We put up with nonsense in other believers. Und dass wir langmütig sind mit Unsinn bei anderen Gläubigen. Characteristic of love. Das ist die erste Charakteristik. And the second one. Wir ertragen. The second one is kindness. Und die zweite ist Freundlichkeit. Now here's my definition of love. A selfless exchange of life by freely receiving and freely giving. Liebe, der selbstlose Austausch des Lebens durch freies Empfangen und Geben. To receive from God. Und von Gott zu empfangen. Is one of the most selfless things you'll ever do. Das ist eines der selbstlosen Dinge, die du jemals tun kannst. Because you are no longer focused on yourself. Weil du fokussierst dich nicht mehr auf dich selbst. I'm focused on God. Ich fokussiere mich auf mercy, Gott. His mercy, his forgiveness, auf seine Vergebung, his grace, auf seine Gnade, his faithfulness, auf seine Treue, his goodness, auf seine Güte, his kindness. Auf seine Freundlichkeit. I'm receiving ich empfange, and receiving ich empfange, and I'm forgetting about myself. Und ich vergiss dabei auf mich selbst. It's the most selfless thing you can do. Das ist die selbstlose Sache, die du tun kannst. And then to freely give it. Und dann frei zu geben. Is step two. Das ist der Schritt 2. Freely give what I freely received. Ich gebe freizügig, was ich is frei the essence of love. Empfangen habe. Das ist die Essenz der Liebe. Now, the opposite of love. Das Gegenteil von Liebe. Is lust. Ist Gier. And some people say it's indifference. Und manche sagen, es ist Gleichgültigkeit. But you can have a good kind of indifference. Aber du kannst sozusagen auch eine gute Art von Gleichgültigkeit. You're indifferent haben. To the world. Du bist der Welt gegenüber gleichgültig. You're indifferent to accusation. Du bist der Anklagen über gleichgültig. You're indifferent to gossip. Du bleibst bei Anklagen und Gerede. There's a good kind of indifference. Das ist eine gute Art von Gleichgültigkeit. I believe the opposite of love is lust. Aber ich glaube, das Gegenteil von Liebe ist Gier. And it's defined as the selfish indifference. It's selfish indifference to love that lives only for itself. Das ist selbstsüchtige Gleichgültigkeit der Liebe gegenüber, die nur für sich selbst lebt. Now, let's go to the next one. Long suffering. Langmut. The willingness to tolerate and to tolerate the differences and even shortcomings of another. Die Langmut, die Bereitschaft, die Unterschiede und sogar die Schwächen des anderen zu tolerieren. Why? Warum? Because I want to come into an exchange of life with them. Denn ich möchte gerne Leben, Beziehung aus. I want to stay in this thing. Ich will da drinnen bleiben. So we can establish something. Damit wir was etablieren und aufbauen können. Everyone who comes here to do a seminar. Und jeder, der hier zu uns herkommt und ein Seminar hält, well. Lernt auch von uns. If we're going to say, I don't want any charismatic influence. Wenn wir sagen zum Beispiel, ich möchte keinen charismatischen Einfluss sehen. Well, you're saying that, and I don't ever want to influence the charismatics. Dann sagst du eigentlich auch, und ich will auch die Charismatik. If we cut ourselves off from charismatics, wenn wir uns selbst abschneiden von der Charismatik, then we rob them of anything that we have to offer to them. Dann rauben wir eigentlich sie auch von dem, was wir ihnen geben können. Who else you want to cut yourself off from? Und von wem schneidest du dich ab? Well, I don't want to be like the Baptists. They're so traditional. Ich möchte nicht so sein wie die Baptisten. Okay. Das ist so traditionell. Cut the Baptists off. Who else? Also, well, Pentecostals are so emotional. Also, Pfingstler, die sind okay, so emotional. Cut them off. Who else? Who else should we cut ourselves off from? Und von wem willst du dich noch abschneiden? We just cut ourselves off from everybody. Und wir trennen uns dann von jedem. We'd be this little group of people. Und dann sind wir diese ganz kleine Gruppe only von Menschen. Right people in the world. Und die einzigen, die es richtig machen. But at least we're not weird. Right. Aber Gott sei Dank sind no, wir nicht eigenartig. We are now the weirdest people. Aber wir okay. sind dann die eigenartigsten. Back to the screen. Back to the screen. Okay. And I want you to look at kindness. Und ich möchte, dass du dir Freundlichkeit anschaust. The willingness to freely give. Die Bereitschaft frei zu geben. Kindness is what starts the whole process. Und Freundlichkeit ist es, was den ganzen Prozess in Bewegung setzt. Now I'll just close with this. Ich möchte mit dem schließen. Kindness is the near side. Freundlichkeit ist die näherste Seite. Of grace. Von Gnade, Barmherzigkeit. Grace. Gnade. Gnade. And long suffering is the near side of mercy. Und Langmut ist stets sehr nahe bei Barmherzigkeit. The opposite of love is lust. Und das Gegenteil von Liebe ist Gier. But the other side of love is anger. Aber die Gegenseite der Liebe ist Hass. The opposite of das joy. Das Gegenteil von Liebe ist Hass. The opposite of joy. Und das Gegenteil von Freude is despair. Ist despair. Verzweiflung. But the other side of joy is sorrow. Aber die andere Seite der Freude ist Schmerz, Leiden, sorrow. Schmerz. The more joy I experience, und je mehr Freude ich erfahre, the more sorrow I will experience. Desto mehr Schmerz oder Leid werde ich auch erfahren. The more love I experience, je mehr Liebe ich empfange und the more angry erlebe, I will become toward those who destroy love. Desto zorniger werde ich auf diejenigen sein, die die Liebe zerstören. I will only love this church, ich werde diese Gemeinde nur lieben as können, much as I hate gossip. So sehr, wie ich auch den Klatsch und Tratsch hassen werde. I will only be as joyful, ich werde nur so freudvoll sein as können, I am sorrowful for those who are suffering in the world. So wie ich für die mitfühle und leide, die in der Welt leiden. Now the far side of lust is hatred. Und die opposite, die Seite von no, Gier. The far side, not the opposite, the far side. Jenseits or something. Jenseits, ne? Yeah, the far side. Jenseits von Gier. Yeah, the far side of lust is hatred. Ist Hass. Hatred is the desire to destroy. Denn Hass ist einfach das Verlangen zu zerstören. The desire to destroy. Ein Verlangen zu I zerstören. Want to ruin that guy. Ich will diesen I Menschen will ruinieren. Do anything I can to destroy that person. Ich würde alles tun, um diese Person zu zerstören. And that is hatred. Und das ist Hass. The Bible says, if you hate your brother, und die Bibel sagt ganz klar, wenn du deinen Bruder hast, how does the love of God dwell in you? Wie könnte da die Liebe Gottes in dir wohnen? It does not. Und es tut's auch so nicht. So let's close with this. Wir enden mit Folgendem. We suffer long. Wir sind langmütig. Because all of that in 1 Corinthians 13, 1 through 3, weil alles in 1. Korinther 13, 1 bis 3 describes all that Christianity is. Beschreibt alles, was die Christenheit eigentlich darstellt. The tongues, the faith, die the Zungenrede, knowledge, the mystery, der Glaube, die Erkenntnis, the prophecy, die Weissagung, the giving, das Geben, even martyrdom. Auch der Märtyrertod. That's Christianity. Und das ist die Christenheit. But there is a degree that is done for itself. Aber da gibt's eine Ebene, wenn die das für sich selbst tut. And that's when it gets weird. Und da ist der Punkt, wo es eigenartig wird. When people do what they do for themselves. Das tun, was sie tun, even sich within selbst, the church. Auch hier in der Gemeinde. That's weird. Das ist dann eigenartig. We want to do what we do because we love God. Wir wollen tun, was wir tun, weil wir Gott lieben. Because we have received from God. Weil wir von Gott empfangen haben. And because we want to freely give. Und wir wollen das auch freizügig geben. And whatever I do, und was immer ich tue, whether it's speak in tongues, ob ich in Zungen rede, or prophesy, ob ich weiß, or I'm on the worship team, oder ich bin am Worship or I have knowledge, oder ich habe ein or I know mysteries, oder ich or I give money, oder ich gebe Geld, or one day I'm even killed for the gospel. Oder wenn ich eines Tages sogar sterbe für das Evangelium. And 350 people every single day are being murdered in this world because they love Jesus. Und 350 Menschen werden an jedem every Tag ermordet, weil sie fürs Evangelium einstehen. Every single day. Jeden Tag. Killed. Sie werden also ermordet. But I want to do it. Aber ich will das tun. Because God loves me. Weil Gott liebt mich. And I want to love him. Und ich will ihn in lieben. Return. Ich will ihm das zurückerstatten. Amen. I ran out of time. We'll continue next week. Wir werden nächste Woche fortfahren. Let's suffer long. Seien wir langmütig. As people suffer long with us. So wie auch Menschen mit uns langmütig suffer sind. Suffer long with us and let's be kind. Seien wir auch freundlich zueinander. Amen. And we'll continue next week. Wir werden nächste Woche fortfahren. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir für heute Morgen. That we are unique. Dass wir einzigartig sind. Just like every church is unique. So wie jede Gemeinde einzigartig ist. And every church is called to be who they are. Und jede Gemeinde ist dazu aufgerufen, before so zu sein, wie sie sind vor whoever ihm. They are, we pray was immer sie sind, for the body of Christ, für den Leib Christi, every denomination, für every jede church, Denomination, für jede in Gemeinde, this country, in this city, Land, in dieser Stadt. We are thankful that each one of us is unique. Wir sind dankbar, dass jeder von uns einzigartig ist. And we pray, Lord, und wir beten, Herr, that love would dominate, dass die Liebe dominiert, our relationship with churches, Beziehungen mit anderen Gemeinden, and with believers, und mit Gläubigen, between one another. Und unter uns. We ask this in Jesus' name. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.